1. Darum wollen wir die Grundlegenden lehren über Christus hinter uns lassen und uns der geistlichen Vollkommenheit zuwenden, wann ernu das Fundament der Umkehr von Toten werken und des Glaubens in Gott zu legen. 2. Die schließt die Unterweisung über Taufen, die Handauflegung, die Auferstehung der Toten sowie das Ewige Gericht ein. 3. Wir beabsichtigen, diesen nächsten Schritt im Glauben zu gehen, sofern Gott es uns in seiner Nähe gestattet. For es ist nämlich unmöglich, Menschen, die bereits erlebt werden, die himmlisch Gabe gekostet haben und Anteil am Heiligen Geist erhielten, ernüt zur Umkehr zu führen. 5. Dies gilt auch für Jean, die das Gutwerk Gottes und die matchvollen Kraft der Kommendenwelt bereits erfahren haben. 6. Wenn SIE Danach denik abfallen, können SIE nicht wieder zur Busse ernüt werden, da SIE den Sohn Gottes für sich selbst ernüt kreuzigen und in offentlichem Spot aussetzen. 7. Ein Boden, der den häufig fallen den Regen aufnimmt und nützlich Pflanzen für die Genogen herbebringt, die in Bebauen, empfängt Siegen von Gott. 8. Bringt deselbe Boden jedoch Dornen und Distellen herwehr, gilt als wertlos, steht kurz vor der Verflutung und Word am Ende verbrannt. 9. Obwohl wir in dieser Deutlichkeit sprechen, sind wir bei Juk, geliebt Freund, von einer besseren Entwicklung übersüht, die Engmit ihrem Heil verbunden ist. 10. Gott ist keenswegs angerecht, so dass ihr Bemühungen und die Liebe Verges sein Word, die seinem Namen durch ihren Beständigen Dienst und den Heiligen bewiesen hat. 11. Wir wünschen uns jedoch se, dass jeder von euch denselben Eifer bis am Ende seht, damit ihr Hoffnung in eure ganzen Vollwirklichkeit Word. 12. Werdet daher nicht traurig, sondern folgt dem Beispiel der, die durch ihren Glauben und ihr Ausdauer die göttlichen Verheißungen als Erbe empfangen. 13. Als Gott Abraham sein Zusage gab, schwor bei sich selbst, das niemanden gab, der über ihm standen bei dem hat schworen können. 14. Ihr klart debi ausdrucklich, ich wer dich gewiss reichlich segnen und den nach kommen über almassen zahlreich machen. 15. Nachdem Abraham geduldig auf die Erfüllung gewartet hat, erlangte schließlich das, was ihm von Gott versprochen worden war. 16. Menschen schworen obligerweise bei einer hoheren Instanz, wo bei der Eid als rechtlich Bekraftigung dient, die jeden weiteren Widerspruch bindet. 17. Da Gott den Erben der Verheißung die Unveränderlichkeit seines Entschlusses noch deutlicher vor Augen führen wollte, bürgte zusätzlich mit einem Eid. 18. Durch die zwei unumstößlichen Tatsachen, bei denen ein Torschung seitens Gottes ausgeschlossen ist, erhalten wir ein stark Ermutigung, die Dargeboten Hoffnung entschlossen zu ergreifen. 19. Dies Hoffnung dient unsere Seele als ein sicherer und fester Anker, der bis in das Innere des himmlischen Heiligtums hinter den Vorhang reicht. 20. Dort ist Jesus als unser Wohlaufer bereits eingetreten, nachdem für all Ewigkeit ein Hohepriester nach der Ordnung Melchizedeks geworden ist.